Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. 16 Uhr auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Hier eine neue Ausgabe der Sendung Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Ja, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unserer Radiosendung im Jahr 2021. Wir werden gar nicht viel von dem ändern, was wir früher gemacht haben. Wir machen genauso weiter. Wir berichten über die Dinge, die wir denken, die in den großen Medien keine Beachtung finden und von denen wir denken, dass sie uns teilweise viel mehr angehen als die Themen, die wir dort zu hören bekommen. Wir möchten das wieder zweierlei teilen. Zum einen gibt es Proteste und Bestrebungen, Dinge zum Positiven zu verändern hier in Berlin und Brandenburg. Und zum anderen haben wir unseren Korrespondenten Mumia Abu-Jamal aus den USA, von und über den wir heute einiges hören werden. Als erstes fangen wir allerdings an mit einem Demobericht von einer kleineren Version der Bündnisdemo Wer hat, der gibt. Am 30.12. sind ca. 700 Menschen vom Wedding zum Rosa-Luxemburg-Platz gezogen, um dort dafür zu demonstrieren, dass die Kosten der Krise nicht auf den ärmeren Teil der Bevölkerung abgewälzt werden, so wie es im Augenblick aussieht, sondern dass die Reichen via Steuern und andere Abgaben endlich mal dazu bewegt werden, ihre Verantwortung zu übernehmen für den Profit, den sie erwirtschaften. Dazu passend auch ein Interview, was ich geführt habe mit der Soli-Gruppe für Gefangene, die sich Criminals for Freedom nennt hier in Berlin. Die haben über Corona im Knast, vor allen Dingen in der JVA Moabit und in Tegel berichtet. Wer am vergangenen Mittwoch die Berliner Runde gehört hat, konnte da schon einen Teil des Gesprächs hören, hier heute das komplette. Daran anschließend ein Bericht von der Silvester zum Knast-Kundgebung, die auch einen Tag vorgezogen wurde, auf den 30. Dezember. Und da kommt ein paar Eindrücke, was vor der JVA Lichtenberg für Frauen los war und warum Menschen sich Silvester oder in der kalten Jahreszeit dort versammeln. Dann schwenken wir in die USA. Mumia Abu-Jamal hat einen eher beklemmenden Beitrag über die Situation auf den Todestrakten im Bundesstaat Pennsylvania gemacht. Und zwar nicht nur über das Faktum der Todesstrafe, was ja an sich schon Horror genug ist, sondern darüber, dass Kälte dort als Folter an Gefangenen eingesetzt wird. Und zum Schluss hören wir die fast schon Ikone des antirassistischen und feministischen Widerstands aus den USA, Angela Davis, die dazu aufruft, die Aktivitäten für die Befreiung des afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal zu verstärken, denn es geht jetzt in eine entscheidende Runde. Was da los ist, hört ihr sie hier in der Sendung selber erklären. Soweit der Inhalt unserer Sendung. Wir werden wenig Zeit für Musik haben, ein paar Klänge am Anfang seien uns erlaubt. Los geht's. Hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Wir haben es ja alle schon gelernt, während Corona ist alles anders und fast nichts läuft wie geplant. Es gibt ein breites Bündnis, was sich Wer hat, der gibt nennt, um eben die Kosten der Krise nicht auf die armen Teil der Bevölkerung umverteilt zu sehen, sondern die Reichen dafür in die Verantwortung zu nehmen. Sollte eigentlich eine sehr, sehr große Bündnisdemo Silvester in Berlin geben. Das war aufgrund verschiedener Umstände nicht möglich. Deswegen gab es eine kleine Demo am Tag davor, am 30. Dezember. Und wir hören jetzt einfach mal ein paar Eindrücke. Zunächst hier ein Arbeiter der organisierten Belegschaft von Amazon. Liebe Freundinnen und Freunde, unser Planet und unser Leben darin befinden sich an einem Scheideweg. Das Jahr 2020 manifestierte wie kein anderes die Konsequenzen des katastrophalen menschlichen Handels auf unserem Planeten. Corona offenbarte die offenen und verdeckten Krisen unserer Gesellschaft. Im Krankenhaus, in den Schlachthöfen und in den Amazon-Logistikzentren. Der Virus jagte und jagt uns weiterhin Angst ein. Angst um unsere Liebsten und Freunde, um die Menschen, die der Bedrohung am krassesten ausgesetzt sind. Um die Zukunft unseres Zusammenlebens auf einem Planeten, dessen Ansehen längst begonnen hat. Genau. Die Warnungen Greta Thunbergs um die laufende Klimakatastrophe haben viele Menschen erreicht und sensibilisiert. Leider aber immer noch viel zu wenige. Wir rasen gefühlt weiterhin dem gesellschaftlichen Abgrund entgegen. Wird diese Situation uns zum Nachdenken und klarem Agieren bewegen? Es gibt aber auch die, die von den Krisen immer schon profitiert haben. Egal ob finanzielle, soziale oder virale Krise. Sie stehen immer über uns und den traurigen Geschehnissen auf dieser Welt. Geschehnisse, die vor allem sie mit zu verantworten haben. Die Corona-Krise hat dies uns nochmal vor Augen geführt. Die Reichen werden immer reicher, die Prekären immer prekärer und die Armen immer ärmer. Während die Corona-Krise für viele Haushalte und kleinere Unternehmen eine teils gehörige wirtschaftliche Herausforderung bedeutet, hat insbesondere eine Person stark von dem erhöhten Online-Absatz profitiert. Niemand anders als Jeff Bezos. Bob Jeff Bezos. Einerseits kein Wunder. Der lokale Einzelhandel muss dem Wunderkonzern Amazon, der verspricht innerhalb von 24 Stunden jeden Wunschabfüller, weichen. Andererseits eine Frechheit, dass Jeff Bezos, mittlerweile reichster Mann der Welt, auf dem Rücken tausender Arbeiterinnen und dem umgelenkten Konsum von uns allen seine Taschen füllen konnte, in einem Ausmaß wie nie zuvor. Er führt damit die Klasse der Krisengewinner an, die vor allem von dem verstärkten Einsatz von Technologie in der aktuellen Krise profitieren. Die bekannten Jeffismen, so werden die Phrasen von Jeff Bezos genannt, drücken diese Träume aus. Es gibt noch so viel, das erst noch erfunden werden muss. Es gibt noch so viel Neues, das passieren wird. Die Leute haben noch keine Ahnung, wie wirkungsvoll das Internet sein wird. Und das ist immer noch Tag 1 auf diesem großen Werk. Zitat Ende. Dabei wird kein Wort verloren über die Menschen, die hinter Bezos und seinem mittlerweile umfangreichen Team die wirkliche Arbeit verrichten. Schon früh hat sich Bezos autoritärer Führungsstil angedeutet. Die panoptischen Fulfillment Center von Amazon sind die Industriefabriken der aktuellen kapitalistischen Ära. Sie sind in strukturschwachen Regionen angesiedelt, wo Arbeitsplätze rar sind. Wichtigste Merkmale: Kleinstadt, Autobahn und Schienenanbindung. Tausende Menschen verrichten täglich anstrengende und repetitive Arbeit, dürfen ihr eigenes Gehirn nicht einschalten und sind ihren Vorgesetzten lückenlose Rechenschaft schuldig. Es ist eine Arbeit, von der ein Großteil der Gesellschaft profitiert. Zumindest der Teil, der auf der Internetbestellhype aufgesprungen ist oder auf Paketauslieferung angewiesen ist. Bestellen bei Amazon ist zu einer wichtigsten reproduktiven Säule wie die Post oder das Wasserwerk geworden. Mit dem Unterschied, dass sich Amazon von Anfang an in privaten Händen befand. Ja, genau. Angepasst an die heutigen technologischen Erfordernisse wurde das Fabriksystem für die neuen Kapitalbedürfnisse unserer Zeit modernisiert. Der Handscanner als das neue zentrale mobile Produktionsmittel, automatisierte Lagerungssysteme, computerisierte Steuerung durch den Algorithmus und allseitige Kontrolle sind die bestimmenden Elemente dieses modernisierten Fabriksystems. Jeder Klogang, jede Zigarette, jedes Gespräch kann und wird in Fällen eingesehen werden. Die Möglichkeiten der direkten Kontrolle haben sich in den letzten Jahrzehnten verbilligt und durchgesetzt. Da braucht es nicht mal das Argument Diebstahlschutz für die Installation von Kameras, wogegen sich einige Beschäftigte in der Vergangenheit schon gewehrt haben. Wie es ein Amazon-Mitarbeiter formulierte, Zitat: Wir sind Maschinen. Wir sind Roboter. Es ist, als würde man sich selbst an einen Scanner anschließen. Wir denken nicht selber. Vielleicht trauen sie uns nicht zu, dass wir als menschliche Wesen denken können. Die Fulfillment Center und die Tausenden und Tausenden von Clickworkerinnen bilden die Basis für das globale, hochtechnisierte Ausbeutungsmodell der Zukunft. Daran ist außer der enormen Technisierung und Reorganisation der Arbeitsprozesse nicht viel neu. Die technische Entwicklung des Logistikbereichs, nicht nur bei Amazon, ging einseitig einher mit der Qualifizierung weniger und massenhafter Entqualifizierung vieler. Die Klassenzusammensetzung ändert sich. Zum Beispiel werden viele ehemals Erwerbslose oder Zeitbeschäftigte angestellt. Dabei ist es hier Amazon in Deutschland nicht zu schade, mit den Arbeitsämtern zusammenzuarbeiten. Diese veränderten Klassenzusammensetzungen basieren auf sogenannte Errungenschaften des Kapitals in den letzten Jahrzehnten, wie etwa die hohe Flexibilisierung und Prekarisierung, die mittlerweile auch die White-Collar-Workers, also das klassische Industrieproletariat, betrifft. Die Vision und Umsetzung der Agenda 2010 in Deutschland machte solche Formen der Ausbeutung erst möglich. Die Aussichten sind düster. Amazon denkt nicht an die Gemeinschaft, wie Jeff Bezos es vorgibt zu tun. Keine Steuern, keine demokratische Kontrolle, kein Bremsen des Wahnsinns ist in Sicht. Wir müssen uns für diesen Kampf wappnen. Es beginnt damit, mit den Beschäftigten bei Amazon ins Gespräch zu kommen und ihre wunderbaren Streiks in den panoptischen Fabriken zu unterstützen. Seit 2013 wird in Deutschland schon gestreikt und Amazon weigert sich weiterhin an den Verhandlungstisch, um einen Tarifvertrag sich hinzusetzen. Es geht weiter mit dem Kampf um die Vergesellschaftung und die Zerschlagung Amazons. Wir wollen weiter Pakete an Weihnachten an unsere Haustür geliefert bekommen. Na schön, aber unter welchen Bedingungen? Lasst uns dafür sorgen, dass Jeff Bezos und seine Tech-Freunde sich im 21. Jahrhundert nicht so wie geplant ausruhen können. Für eine andere, bessere Welt. Bevor ich meine Rede beenden möchte, möchte ich kürzlich an den kürzlich verstorbenen Amazon-Beschäftigten und Organizer Christian Krehling erinnern. Christian war einer von uns. Ob in Exarchia in Athen, früh morgens am Ende einer langen Festivalnacht, wo wir niemanden mehr wach bekommen, um in die Wohnung zu kommen, beim Kennenlerntreffen mit Kolleginnen und Kollegen oder als wir alle gemeinsam hier in Berlin gegen den Axel Springer Preis an Jeff Bezos demonstrieren. Der Kampf gegen Amazon und für scheinbar alltäglich und für eine gerechtere Welt drückte sich auch in diesen kleinen, scheinbar alltäglichen und politischen, aber letztendlichen besonderen Momenten aus. Das stand und steht jetzt mehr denn je fest. Denn an diesen Tagen und Abenden erhielt der gemeinsame Kampf deutliche Konturen. Verliehen durch Christian Krehling und durch unser Zusammensein. Wir alle wollten Amazon angreifen, aber er prägte darüber hinaus etwas viel Wichtigeres, nämlich gelebte Solidarität und das Ziel, diese Gesellschaft zu verändern. Seit wir Christian begegnet sind, glauben wir, dass wir vielleicht doch noch wirklich den Tag erleben, an dem Jeff Bezos und sein Imperium in die Knie gezwungen werden kann und dass wir gewinnen. Es ist unendlich traurig, dass Christian diesen Tag nicht erleben wird. Doch Christian lebt in unseren Herzen und kämpfen weiter. Make Amazon pay! Danke! Circa 700 Menschen demonstrierten am 30. Dezember vom Wedding aus zum Rosa-Luxemburg-Platz in Berlins Mitte. Nicht nur, um den Corona-Schwurbelleugnern irgendwie das mögliche Forum zu nehmen, das sie sich angekündigt hatten zu nehmen, sondern auch um klarzumachen, dass die Krise nicht auf dem Rücken der Armen bezahlt werden kann. Und wir hörten gerade einen Beitrag eines organisierten Amazon-Arbeiters. Es folgt nun ein Redebeitrag von der Papageienplatte der Charité. Mieterinnen und Mieter, Mitarbeiterinnen der Charité haben seit anderthalb Jahren dort ihre Wohnung gegen die Profitinteressen des dortigen Spekulanten besetzt. Was es damit auf sich hat und wie der Kampf läuft, das hört ihr jetzt. Hallo, schönen guten Tag von den BewohnerInnen der Charité Papageienplatte in der Haberdalstraße 40, 42, 44, 46 und 48. Wir besetzen unsere Wohnung seit anderthalb Jahren mittlerweile im Rahmen einer Anschlussbesetzung, nachdem uns der Eigentümer Verwertungskündigung geschickt hat und Die Häuser Neubau von 84, energetisch saniert 2007, 2008. Man sieht das mit dieser wunderbaren Fassade und 350 neuen Fenstern. Oben eine riesige Photovoltaikanlage am Dach. Die will er nämlich abreißen und will ja Luxus-Apartments bauen. Und wir sind dagegen, wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir stecken mitten in einer Pandemie und hier stehen seit vielen Jahren, wir kämpfen hier jetzt seit 14 Jahren gegen den Abriss, hier stehen seit vielen Jahren 85 Wohnungen leer. Die Bezirksverordneten von Berlin-Mitte haben entschieden, der Bezirk muss sofort die Wohnung beschlagnahmen als Pandemiewohnung. Aber wie das immer so geht, es passiert nichts. Ja, und nun gibt es also drei verschiedene Abrissszenarien und der Eigentümer hat jetzt anerkannt, dass das schützenswerter Wohnraum ist. Und dementsprechend sollen dann die Häuser von 84 hier abgerissen werden, weil er Ersatzwohnraum nach Zweckentfremdung schaffen will. Wir sagen ganz klipp und klar, wir fordern sofortige Beugehaft gegen den Eigentümer, Herrn Dr. Andreas Pichotta, der nämlich dem Bezirk hier pro Wohnung 500.000 Euro Strafe, Max bei 85 Wohnungen und Meyers Rechenbuch 42,5 Millionen Euro. Und wir haben langsam die Schnauze voll mit diesen ewigen Beteuerungen. Ich meine, wir stecken mitten in der Pandemie. Hier arbeiten, hier wohnen Pflegekräfte der Charité, Mitarbeiter der Charité und anderen Krankenhäusern und Beatmungsstationen. Und seit Jahren müssen wir dafür kämpfen, dass wir hier ein Recht haben, mit unseren Charité-Werkmietverträgen hier wohnen zu bleiben. Das ist doch eine Riesenschweinerei. Wir erwarten von dem neuen Jahr nicht wirklich Gutes, weil natürlich klar ist, dass es irgendwie einen schmutzigen Deal geben wird zwischen dem Bezirk und der Eigentümergesellschaft Arcadia Estate. Aber eins steht ja fest, so wie das jetzt ist, kann das nicht bleiben. Und warum? Die Frage ist doch, weil unter dem Klimanotstand und so weiter, die Frage ist doch, warum bauen, wenn der Wohnraum schon längst da ist? Wie ist das möglich, dass man die graue Energie hier verschwenden will, vernünftigen Wohnraum, der komplett ausgestattet ist, als Niedrigenergiehaus angeschlossen an das Heizkraftwerk der Charité da drüben, dass man den abreißen will, um hier Luxus-Apartments zu bauen? Wo sollen denn eigentlich die Leute, die hier die Stadt am Laufen halten, wo sollen die denn eigentlich wohnen? Sollen wir jetzt alle nach Velten oder nach Nauen oder nach Teltow ziehen oder was ist hier eigentlich los? Ich meine, ganz ehrlich, also die Leute, die hier die Stadt am Laufen halten, müssen hier auch wohnen. Die kommen jetzt nach 12-Stunden-Schichten nach Hause und da nützt uns auch nichts, wenn die Charité sagt, zusammen ein Ganzes. Wir sind erst wieder zusammen ein Ganzes, wenn wir auch entsprechend hier wohnen und leben können und nicht ständig um unseren Wohnraum, der hier als Ware verscherbelt wird, kämpfen müssen. Ich gehe da noch einen Schritt weiter mit Margarete Stokowski, die im Spiegelmagazin Der Spiegel schrieb, die Häuser denen, die keine haben. Der Bezirk wollte hier beschlagnahmen und es ging darum, dass diese fünf Häuser hier 2006 verkauft würden für 2.020.000. Thilo Sarrazin hieß es damals, weg mit den Häusern, arm aber sexy, ich fahre bis es quietscht, ihr kennt das alles. Und der neue Eigentümer hat das jetzt für 20 Millionen gekauft. Naja, und dann ist natürlich klar, ist der Renditedruck da und dann will man eben abreißen und Luxus-Apartments bauen. Und wir sind gerade vorne am Saphir-Hochhaus, am Saphir-Projekt vorbeigekommen, da könnt ihr alle noch günstig kaufen, 100 Quadratmeter, 4 Millionen Euro. Das ist natürlich der Druck, der hier auf diese Fläche entsteht, dass man eben sagt, hier weg mit den billigen Wohnungen hier, Quadratmeter 3,50 Euro bis 7,50 Euro. Weg damit! Wir wollen natürlich hier, wie Akelius hier gleich hier vorne um die Ecke auch zwei Häuser hat, 28 Euro den Quadratmeter. Andere Nachbarn haben mir erzählt, in dem Eckhaus um die Ecke, die zahlen 38 Euro den Quadratmeter. Und damit muss endlich Schluss sein. Wohnraum ist keine Ware. Die Frage ist, wie wollen wir wohnen und wem gehört die Stadt? Im Verlauf der Corona-Pandemie haben wir schon erstaunliche Dinge seitens der Herrschenden gesehen, um gewisse Bereiche des gesellschaftlichen Lebens aufrechtzuerhalten. Wenn es um die Wahrung von Menschenrechten und um elementarste Bedürfnisse wie das Nicht-Ertrinken im Mittelmeer zum Beispiel geht, da scheinen die Kassen sehr leer zu sein und die Bereitschaft zu helfen sehr gering. Dort wird mit Repression und Gewalt reagiert, so namens der Frontex, für die ja die EU-Staaten auch eine Menge Geld ausgeben. Ein Beitrag auf der Demo, damit wollen wir unseren Bericht von der Demo beschließen, über die aktuelle Situation der Geflüchteten in der EU, beziehungsweise die auf dem Weg dahin sterben. Kein Mensch flieht freiwillig. Kein Mensch verlässt freiwillig Familie und FreundInnen. Kein Mensch begibt sich freiwillig auf ein sehr untaugliches Boot. Corona ist eine weltweite Bedrohung. Und PolitikerInnen sagen gern, wir säßen alle im selben Boot. Corona würde uns alle gleich treffen. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Wer in Sammelunterkünften ausharren muss, um auf einen Asylbescheid zu warten, kann zum Mitmenschen kaum Distanz halten. Der monatelange gezwungene Aufenthalt, der zu sozialen Spannungen führt, widerspricht der Menschenwürde. Wer im Winter in Zeltstätten in der EU ausharren muss, der hat kaum eine Chance, Hygienerichtlinien einzuhalten. Eine Beantragung des Asyls kommt dort wegen der teilweise jahrelangen Wartezeiten einer Unmöglichkeit gleich. Die Beantragung von Asyl wird somit faktisch verhindert. Wer in dieser Krise nicht TUI oder Lufthansa heißt, wird auch nicht mit Krediten und Bürgschaften überhäuft. Geflüchtete, die in der BRD leben, haben weit weniger Geld zur Verfügung als EmpfängerInnen von ALG II. Dies ist ein weiterer Mechanismus zur sozialen Ausgrenzung. Eine kurze Chronologie zum Jahr 2020. Wir befinden uns mitten in der ersten Corona-Welle. Wir haben eine Regierung, die LeiharbeiterInnen auch zu Corona-Zeiten eine Einreise ermöglicht. Während 80.000 Saisonkräfte über geschlossene Grenzen hinweg ins Land geholt werden, scheint es ein Ding der Unmöglichkeit, die griechischen Lager zu evakuieren. Es ist Sommer. Unter fadenscheinigen Gründen werden zivile Seenotrettungsschiffe festgesetzt. Zeitweise ist kein einziges ziviles Seenotrettungsschiff mehr auf dem Mittelmeer unterwegs. Es ist Mitte September. Moria brennt. Statt die Menschen in sichere Unterkünfte auf dem Festland zu bringen, wird ein neues Lager errichtet. Karatepe, vom Krieg traumatisierte Menschen, werden auf einem ehemaligen Militärübungsplatz untergebracht. Viele Betroffene sagen, dass das neue Lager sei schlimmer als die Hölle Morias. Deutschland ist bereit, neben bis zu 150 unbegleiteten Minderjährigen auch noch rund 1500 weitere AsylbewerberInnen aus Lesbos und von den anderen griechischen Inseln aufzunehmen. Eine europäische Lösung ist nicht in Sicht. Solidarität wird zum Modewort. Aus Solidarität sollen Länder wie Polen und Ungarn Ausgleichszahlungen leisten und Abschiebungen ermöglichen, wenn sie selbst nicht zur Aufnahme von MigrantInnen bereit sind. Dezember. 30 Menschen werden nach Afghanistan abgeschoben. Hier ist Lockdown, abgeschoben wird trotzdem. Vor wenigen Tagen dann brachte das Lager in Lipa in Bosnien und Herzegowina nieder. Circa 3000 Menschen harren in Schnee und Kälte aus. Mit systematischer Polizeigewalt werden sie an der Einreise in die EU gehindert. Und fast nebenbei möchten wir zynische zufügen, ertrinken Tag für Tag Menschen. Mit voller Unterstützung der EU-Kommission und Frontex als deren Erfüllungsgehilfe auf ihrem Weg nach Europa. Das Ertrinken ist ein leiser Vorgang. Der Körper kämpft, um die lebensnotwendigen Funktionen aufrechtzuerhalten. Schreiend um Hilfe rufen oder mit wilden Gesten auf sich aufmerksam zu machen, gehört nicht dazu. Für einen Moment gibt es Aufmerksamkeit. Die kurze Randnotiz. Es ist wieder ein Boot gekentert. 70 Todesopfer oder waren es 80? Kurze Bestürzung, dann wieder Stille. Wir wollen nicht leise sein. Wir tragen das nicht mit. Wir brauchen keine Notlösungen. Es braucht Perspektive. Der Brief von Geflüchteten zeigt, es braucht keine Symbolpolitik. Wir fordern die sofortige Evakuierung der Lager und eine menschenwürdige Unterbringung aller. Sichere Fluchtwege statt illegaler Pushbacks. Ein Ende der Kriminalisierung ziviler Seenotrettung statt Frontex. Menschenwürdige Unterbringung statt neuer Zeltstädte. die Einhaltung des Rechts auf Asyl statt erneuter Abschiebungen. Leave no one behind. No border, no nation, no deportation. Für ein solidarisches 2021. Vielen Dank. I should have seen this from the start. I should have always been on my own. Now it's perfectly clear. I never should have stayed here. I should have just disappeared. The time that we have spent apart has made me realize I am torn between the person I was, who I wanted to be, and the one I'm on. And now I sit here in the dark, in a city that is not my own. There's a roof over me, four walls to keep me away from the cold. The disappointment in myself, more than you'll ever know, more than I show. And it's perfectly clear, I shouldn't be here, I should just disappear. From the start. Ahora estás escuchando Radioactiv Berlin. Am 17. Dezember wurde bekannt, dass in der JVA Moabit in Berlin 5 Gefangene zunächst an Corona, Covid-19 erkrankt waren. Es wurden dann schnell besondere Maßnahmen, sprich Isolation, angedeutet. Und wenige Tage später wurde auch ein weiterer Gefangener von denen, die als Kontaktperson galten, in die JVA Tegel verlegt, sodass dieser Coronavirus jetzt wahrscheinlich in verschiedenen Berliner JVAs irgendwie Gefangene betrifft. Ich begrüße am Telefon ein Mitglied der Gruppe Criminals for Freedom. Hallo. Hallo. Und wollte dich mal fragen, was sind denn eure Informationslagen? Denn in den Berliner Medien ist es relativ ruhig geworden seitdem, also seit den Feiertagen. Was ist denn gerade los in Bezug auf Corona und Gefangene in den Berliner JVAs? Ja, du sagst es ja eigentlich schon selber, die Medienlandschaft hat noch beim ersten Lockdown sehr, sehr stark über die Bedingungen in Knästen in Bezug auf Corona irgendwie berichtet. Das ist jetzt mittlerweile gänzlich fast abgeflacht, wobei sich die Situation für Gefangene nicht unbedingt verändert hat. Berichte, die uns zukommen, sind eigentlich tatsächlich, ändern sich kaum. Das heißt, die Besuche sind weitestgehend ausgefallen. Mittlerweile sind wieder ein paar, finden in einigen Knästen Besuche statt, aber prinzipiell können Gefangene keine Besuche empfangen. Freizeitmöglichkeiten werden gestrichen. Viele arbeitstherapeutische, aber auch Arbeitsmaßnahmen sind gestrichen worden, was für viele Gefangene deswegen verheerend ist, weil sie darüber ihre Kontakte natürlich auch im Knast irgendwie gewährleisten können. Genau, und gleichzeitig, und das ist ein riesengroßes Problem, sind sehr, sehr viele Gefangene Risikogruppen. Viele haben chronische Herz- und Lungenkrankheiten, die natürlich auch oft durch die Haft entstanden sind. Super viele Gefangene rauchen, was auch wiederum bedeutet, dass es da ein erhöhtes Risiko gibt. Und gleichzeitig wird im Knast wiederum, also hygienische Vorschriften wie sowas wie ja der Abstand von mindestens 1,5 bis 2 Metern wird nicht eingehalten und die WärterInnen tragen größtenteils, und das gilt tatsächlich für fast alle Knäste bundesweit, keine Mund-Nasen-Bedeckung. Das bedeutet, die WärterInnen gehen da mit der Erkrankung, mit der Pandemie ziemlich salopp um, sind natürlich auch die einzigen, die das Virus irgendwie in den Knast reinschleppen können, denn sie sind ja die einzigen, die tagtäglich ein- und ausgehen. Gefangene, laut unseren Informationen, seit es die Pandemie gibt, sind deswegen super dolle in Sorge. Genau, das Einzige, was sich tatsächlich verändert hat, ist, dass das Medial, also der Aufschrei darüber, ist sehr viel kleiner geworden, ist kaum noch vorhanden. Und genau, es gibt jetzt ja auch die ersten Corona-Ausbrüche in Knästen. Du hast es ja gerade erwähnt, der Ausbruch in Moabit, der jetzt vor 2 Wochen ungefähr war. Und die Folgen für Gefangene, wenn natürlich Corona in den Knästen ausgebrochen sind, sind noch gravierender. Die Isolation fand ja schon davor statt, insofern als dass es eben keine Besuche gab, keine Arbeitsmaßnahmen, keine Freizeitangebote, keine Ausgänge. Wenn Corona im Knast angekommen ist, bedeutet das schärfste Isolation. Also das, was früher eigentlich eine Strafmaßnahme innerhalb des Knastes war, also der Bunker, die Isolationshaft, die findet man jetzt mit dem wohlwollenden Wort vom Knast aus angeblich heißt es jetzt Quarantäne. Im Endeffekt ist es die Isolationshaft, heißt zwei Wochen krassester Einschluss. Da würde ich gerne noch mal ein paar Fragen stellen, weil also es gibt einen Sprecher der JVA Moabit, der heißt Sebastian Brucks. Und der hat verschiedentlich Medien gegenüber gesagt, dass sie besondere Maßnahmen angeordnet haben. Er hat das nie konkretisiert, aber damit ist wahrscheinlich Isolationshaft gemeint, oder? Ja, auf jeden Fall. Was anderes kann das auch gar nicht sein. Uns haben Gefangene aber auch tatsächlich direkt berichtet. Also es bedeutet für sie jetzt, sie werden zwei Wochen eingeschlossen. Also es ist im Endeffekt genau das Gleiche wie die Isolationshaft. Manche haben noch, das ist dann eine gute Situation für die, tatsächlich einen Zellennachbar mit drin. Wenn zwei, die eventuell positiv sein könnten, zusammen eingeschlossen werden. Aber de facto ist, sie können nicht raus. Sie können keine Ausgänge machen. Wie gesagt, keine Freizeitangebote, keine Arbeit, nichts. Das ist 23 Stunden Einschluss und damit genau das Gleiche, was eigentlich die, oder was heißt eigentlich, was die repressive Form, also die Strafe ist im Knast, halt die, ja, der Bunker quasi. Ist es, ich hätte noch ein paar Fragen. Ist es euch denn möglich, während dieser Zeit, wo Gefangene sozusagen extrem kontaktbeschränkt sind, von ihnen Informationen zu erhalten, sei es in schriftlicher Form? Ich hatte gehört, dass es auch Restriktionen auf wie viele Briefe pro Monat verschickt werden dürfen und so weiter gibt. Also habt ihr seit dieser, wie sie es nennen, besondere Maßnahmen begonnen haben im Knast, habt ihr seitdem noch neue Informationen bekommen, also nach dem 18. Dezember? Genau, das haben wir auf jeden Fall auch gehört, dass es Beschränkungen vom Briefverkehr gibt, auf jeden Fall. Ein Problem ist natürlich auch, noch vor der Pandemie konnten wir Gefangene besuchen, wo man sich darüber Informationen einholen kann. Das geht jetzt teilweise gänzlich gar nicht mehr. Und die Telefonie im Knast, also die Gefangenen, die davor arbeiten waren, um Kohle zu verdienen, um sich wiederum den Monopolanbieter Telio leisten zu können, der ja arschteuer ist im Knast, das können die sich jetzt auch nicht leisten, weil die Arbeit entfällt. Ergo, die haben keine Kohle mehr, um uns anzurufen. Das heißt, die Kommunikation, ja, das muss man leider schon sagen, die ist stark eingeschränkt. Vielleicht also noch, wir kriegen das noch hin, aber es, ja, ist eingeschränkt. Ja, vielleicht noch für Hörerinnen und Hörer als Erklärung, die Firma Telio, die in den meisten bundesdeutschen Knästen Telefonie bereitstellt, verlangt für ihren Service den mehr als fünffachen Preis eines normalen Telefonats außerhalb des Knastes. Okay, also es ist schwer, Kontakt aufzubauen, dann kannst du mir eventuell die nächsten Fragen nicht klar beantworten. Der JVA-Sprecher Brucks kündigte nämlich an, dass einmal vor Weihnachten und einmal Ende Dezember alle Gefangenen auf Corona getestet werden sollten. Habt ihr davon irgendwas gehört? Ist das wirklich passiert? Nee, also davon haben wir tatsächlich nichts gehört. Wir haben sogar tatsächlich noch bis vor, also gestern noch mal mit Gefangenen Kontakt gehabt. Die haben davon nichts berichtet. Ehrlich gesagt würde es uns auch sehr stark wundern, wenn das tatsächlich passieren sollte. Also allein in Moabit ist es der Teilbereich 2, glaube ich, umfasst 270 Gefangene, den sie da unter Isolation gestellt haben. Das wären ja eine Menge Tests. In der JVA Tegel sicherlich noch viel mehr. Eine weitere Frage, er hatte auch angekündigt gegenüber dem Spiegel, dem Tagesspiegel, verschiedenen anderen Medien, dass Gefangene FFP2-Masken verteilt bekommen würden. Habt ihr davon was gehört? Stimmt das? Würde uns auch sehr stark wundern. Wir hören eher das Gegenteil, dass sie keine Masken bekommen. Und wenn dann diese Eintagesmasken, aber eher, wie gesagt, das Gegenteil, dass die meisten eben keine haben. Also wir halten fest, nichts von dem, was circa eine Woche vor den Feiertagen vom JVA-Sprecher aus Moabit in den Medien gesagt wurde, zumindest in den großen Hauptstadtmedien oder auch bundesweit im Spiegel, scheint sich mit euren Beobachtungen und direkten Kontakten in die JVA Moabit zu decken. Das ist sehr schlimm. Habt ihr Ideen, was Menschen machen könnten, um dagegen zu protestieren oder vielleicht auch Gefangenen in irgendeiner Form hier Unterstützung zukommen zu lassen? Ja, auf jeden Fall. Was wir vor allem sehr, sehr schade finden, ist, dass vor allem tatsächlich in der Linksradikalen die Reaktion auf die Pandemie und die Konsequenzen für Gefangene in den Knästen sehr, sehr gering war. Also während noch im ersten Lockdown sogar Leitmedien auf dieses Thema angesprungen sind, ist gerade die Antwort aus der linksradikalen Szene, sage ich mal, fast, ich würde sagen, kaum zu hören. Deswegen wäre es unglaublich toll, wenn man irgendwie vor den Knästen sich solidarisch mit den Gefangenen zeigt. Das kann in allen möglichen Formen passieren. Man kann, keine Ahnung, da laut rufen, man kann da Feuerwerke machen, man kann da Kundgebung abhalten. Das ist vieles möglich. Gefangene sagen immer wieder, dass sie das total gut finden, wenn sie hören, dass draußen irgendwelche Leute bei ihnen sind und an sie denken. Und es können ihnen natürlich auch Briefe geschrieben werden, also auf jeden Fall den Gefangenen irgendwie zeigen, dass sie nicht alleine sind und dass man an sie denkt. Das ist, glaube ich, gerade das Wichtigste, was man mitunter machen kann. Gut, dann würde ich in diesem Zusammenhang nochmal auf eine Kundgebung hinweisen. Am 30. Dezember, also heute, wenn ihr diese Sendung hört, gibt es in Lichtenberg vor dem Frauengefängnis der JVA in Lichtenberg eine Kundgebung, eben in Solidarität mit den Gefangenen. Und auch ansonsten, hattest du ja schon angedeutet, können Leute auch einfach selber vor die Gefängnisse gehen. Vielleicht eine letzte Frage noch, weil viele Menschen haben vielleicht keine Erfahrung, wie sie Gefangenen schreiben oder wie sie überhaupt an Adressen von Gefangenen kommen. Könnt ihr da vielleicht auf eurer Internetseite oder sonst wo vielleicht Hilfestellung leisten? Ja, wir haben auf unserer eigenen, also auf unserem eigenen Blog, haben wir eine Kontaktliste von Gefangenen. Und zum anderen haben wir aber auch eine Seite, die nennt sich Links, und da sind ganz viele andere Gruppen drauf, die auch wiederum Kontaktadressen zu Gefangenen haben. Also sich da einfach mal durchklicken und die Adressen zusammensuchen. Dann sag doch bitte nochmal langsam zum Mitschreiben für alle, die das jetzt interessiert, eure Blog- oder Webseitenadresse an, bitte. Das ist Criminals for Freedom, alles zusammengeschrieben und klein, .noblocks.org. Also in Englisch criminalsforfreedom.noblocks.org. Genau. Ja, vielen Dank für diese Informationen. Ich wünsche euch weiterhin Erfolg bei eurer Arbeit und auf dass bald alles besser wird. Kneste zu Baulücken und Freiheit für alle. Ganz genau. Ihr hört die Sendung Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Empfangen könnt ihr uns in Berlin auf der 88,4 und in Brandenburg, also hauptsächlich in Potsdam und einigen Teilen in der Nähe, auf der 90,7 UKW. Und es gibt natürlich auch Livestreams, zum Beispiel auf der Webseite des freien Radios Berlin-Brandenburg, wenn ihr da auf fr-bb.org klickt. Ich hatte es eingangs in der Anfangsmoderation schon erwähnt, am 30. Dezember gingen ca. 300 Menschen vor die JVA für Frauen in Lichtenberg, um ihre Solidarität mit Gefangenen auszudrücken. Warum sie das taten, hört ihr jetzt in einem kurzen Beitrag, den wir dort aufgenommen haben. Silvester zum Knast. Sie haben dieses Jahr versucht, die Tradition der Silvester zum Knast-Demos weiterzuführen und trotz oder vor allem wegen der Corona-Pandemie stattfinden zu lassen. Schon lange wird die Silvesternacht genutzt, um sich mit den Menschen in den Knästen solidarisch zu zeigen und ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen, das versucht, mit der Isolation zu brechen und mit dem Tabu, das sich in dieser Gesellschaft rund um das Thema Haft aufgebaut hat. Strafe ist der Kern von Herrschaft und Knäste erfüllen dabei eine strukturelle Funktion. Etwa bei der Verwaltung von Armut, bei rassistischer Bevölkerungskontrolle oder der Aufrechterhaltung binärer Geschlechterbilder. Mit unserer Kundgebung wollen wir zeigen, dass wir ein strafendes System ablehnen und daran erinnern, dass der Fehler im System liegt und nicht bei den Menschen, die es bestraft. Mit unserer Kundgebung wollen wir zeigen, dass wir uns Herrschaft und Strafe entgegenstellen. Als kleine Orga-Gruppe wollten wir eher einen Rahmen schaffen, um uns hier solidarisch vor dem Knast zu versammeln und nicht so sehr die Inhalte vorgeben. Wir haben uns dafür entschieden, die Kundgebung vor allem mit kreativen Beiträgen zu gestalten, um nicht nur die immer wieder gleichen Phrasen gegen Knäste herunterzurattern. Die Botschaft sollte dennoch klar werden. Diese Gesellschaft ist auch eine Gesellschaft der Knäste. Und in eben diesem Knastsystem werden auch die sozialen Ungleichheiten deutlich sichtbar. Corona hat diese Klüfte zunehmend verschärft. Die soziale Isolation, die unzureichende Gesundheitsversorgung, kaum Zugang zu lebenswichtigen Informationen. Social Distancing wird zur zynischen Phrase. Die Kommunikationsmöglichkeiten sind seit Aufkommen der Corona-Pandemie in Gefängnissen zusätzlich eingeschränkt. Besuche sind bis auf wenige Ausnahmen komplett untersagt. Freizeitmöglichkeiten werden eingestellt. In vielen Knästen nähen Inhaftierte Mundschutze, haben selber aber nicht ausreichend Zugang zu Schutzkleidung, Desinfektionsmittel schon gar nicht. Die letzten Monate waren geprägt durch Individualisierung und Vereinzelung und die radikale Linke in Deutschland hat es nicht ausreichend geschafft, eigene Perspektiven und Möglichkeiten zu erzeugen. Die Strafe haben sich hingegen VerschwörungstheoretikerInnen, HolocaustleugnerInnen und selbsternannte Freiheitskämpfer für Volk und Nation genommen. Das Jahr 2020 ist fast vorbei. Folgt ein neues Jahr. Eines, in dem wir es hoffentlich schaffen, unsere Politik ernster zu nehmen. Das letzte Jahr wollen wir heute gemeinsam ausklingen lassen und den Menschen im Knast zeigen, dass sie nicht alleine sind. Für eine Welt der Freiheit, für eine Welt ohne Knäste. Ihr habt es gemerkt, die Tonqualität ist bei unseren Live-Aufnahmen derzeit nicht die beste. Das liegt daran, dass wir mit völlig veralteten Geräten arbeiten. Wir sind eine freiwillige Radiogruppe, die keinen Cent dafür verdient und alle die Kosten mehr oder weniger privat stemmt. Wer uns unterstützen will, kann sich gerne mal auf unserem Blog umschauen, mit uns Kontakt aufnehmen und uns zu fähigeren Aufnahmegeräten verhelfen. Dann steigert sich hier auch der Klanggenuss. Was ich allerdings noch inhaltlich anmerken wollte, es war ja in dem Redebeitrag die Rede von kreativen Beiträgen. Es waren wirklich sehr gute Soundcollagen dort zu hören zum Thema Knast und Gesellschaft. Und wir haben glücklicherweise einige dieser Collagen schon bekommen und werden die in den nächsten Sendungen bestimmt hier auch euch zu Gehör bringen. So viel dazu. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Cold days on death row. Every place where death row stands is by its very nature. Jeder Ort mit einem Todestrakt ist schon von Natur aus ein kalter Ort. Was könnte auch mehr Kälte freisetzen als ein Staat, der seine eigenen Bürgerinnen und Bürger auf perfide Weise tötet? Vor allem, wenn dem Tag der Hinrichtung die jahrelange Qual psychologischer Folter und eine Isolierung unter den Bedingungen sinnlicher Entbehrung vorausgeht. Aber ich spreche jetzt nicht nur von der dort herrschenden seelischen Kälte, sondern von den körperlich spürbaren kalten Luft, die durch Pennsylvanias Todestraktzellen weht. Dort leben insgesamt 128 Männer, die sich während der Corona-Pandemie in verschärfter Einzelhaft befinden und Tag für Tag 23,5 Stunden in einer kalten Zelle verbringen, umgeben von Husten und depressiven Mitgefangenen, den menschlichen sogenannten Kollateralschäden dieses Covid-19-Winters. Wie von einer verlässlichen Quelle aus dem Todestrakt zu erfahren war, sind die Gemüter der dort Eingesperrten in diesen Tagen angesichts der drohenden Infektion mit dem Coronavirus ziemlich düster. Im vergangenen Jahr hatte eine anhängige Zivilklage gegen die menschenfeindlichen Bedingungen im Todestrakt zu spürbaren Veränderungen geführt. Um diese Klage beizulegen, die 2018 von der American Civil Liberties Union, kurz auch ACLU, von Pennsylvania und dem in Pittsburgh ansässigen Abolitionist Law Center im Namen der im Todestrakt Untergebrachten eingereicht worden war, hatte Pennsylvanias Strafvollzugsbehörde im November 2019 zugestimmt, die Isolierung der Gefangenen zu lockern und ihnen wöchentlich mehrere Stunden Aufenthalt außerhalb ihrer Zellen zu gewähren. Aber dann schlug Covid-19 in diesem Frühjahr zu und seit der zweiten Infektionswelle in diesem Winter weht jetzt wieder ein eiskalter Wind durch Pennsylvanias Todestrakte. From imprisoned nation. This is Mumia Abu-Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu-Jamal, erschien im Original am 26. September 2020 unter dem Titel Cold Days on Death Row auf prisonradio.org und in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser am 4. Januar 2021 in der Tageszeitung Junge Welt. Der Übersetzer ergänzte die Thematik über Kälte in US-Gefängnissen in der gleichen Ausgabe der Jungen Welt, was ich nun auch vorlesen werde. Kälte wie in Pennsylvanias Todeszellen herrscht inzwischen in allen Staatsgefängnissen. Am 30. Dezember 2020 kritisierte die Redaktion von Prison Radio aus San Francisco in ihrem aktuellen Newsletter, dass Frieren in kargen Zellen sei eine allgegenwärtige und berüchtigte Form der Folter in Gefängnissen, so ein Zitat. Nächte in bitterer Kälte quälen viele Eingesperrte in den Gefängnissen im Land und in Internierungshaftanstalten für Geflüchtete an der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Das, Zitat, Isolationshaft nun als Sicherheitspolitik zur Abwehr von Corona-Infektionen eingesetzt werde, sei ein repressives Handeln. Das ständige Wegsperren der Gefangenen habe die Ausbreitung des Virus nicht aufgehalten. Knastkorrespondent Dennis Solo McKeven aus dem SCI Phoenix erklärte, warum, Zitat, uns 23 Stunden am Tag einzusperren, wird nichts verhindern, wenn die Wärter hier rein und rauslaufen und so das Virus verbreiten. In vielen Fällen weigern sich das Personal, Masken zu tragen und sich testen zu lassen. Prison Radio verwies auf einen kürzlich erschienenen Leitartikel der Tageszeitung Philadelphia Inquirer, in dem es hieß, Zitat, fast an jedem Tag dieses Monats sei ein Mensch, der in Pennsylvania inhaftiert war, an dem Coronavirus gestorben, Zitat Ende. Gefangene Frauen und Männer, die an Covid-19 erkranken, würden alle im sogenannten Loch landen, wie die Isolierzellen genannt werden. Die Schlagzeilen des Artikels seien nur die halbe Wahrheit, Zitat, Covid-19 fängt eine neue Form von Todesurteilen über die Gefängnisse Pennsylvanias, Zitat Ende. Prison Radio sieht die Verantwortung bei Leuten wie John Wetzel, dem Leiter des Department of Correction, der Strafvollzugsbehörde Pennsylvanias. Er begrabe mit den, Zitat, Leichen der namenlosen Opfer auch die realen Infektions- und Todeszahlen, denn das Department of Correction habe seine Politik geändert und wird künftig nur noch den ersten Covid-Testfall in dem jeweiligen Gefängnis melden. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Hören wir nun eine leicht gekürzte deutsche Übersetzung einer Rede von Angela Davis, die sie anlässlich einer Pressekonferenz der Free Mumia Bewegung aus den USA am 16. November hielt. I am so grateful for this opportunity to once again register my unwavering support for Mumia Abu-Jamal. He has played such a pivotal role in the processes of popular education. Verstärken wir unsere Anstrengungen zur Befreiung Mumias. Mumia Abu-Jamal hat eine zentrale Rolle bei der Bewusstseinsbildung gespielt, die uns heute an den kritischen Punkt gebracht hat, an dem nach etwa anderthalb Jahrhunderten fortlaufender Anstrengungen endlich der strukturelle und institutionelle Charakter des Rassismus in der Gesellschaft zur Kenntnis genommen und ernsthaft die Forderung nach seiner Abschaffung erhoben wird. Abschaffung auch der Todesstrafe, der Gefängnisse und der Polizei. Und so ist es nur richtig und gerecht, dass wir auf diesem neu eroberten Kampfterrain auch unsere Anstrengungen verstärken, unseren Genossen und Bruder endlich zu befreien. Durch die Präsidentschaftswahlen ist Philadelphia in letzter Zeit ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Hinzu kam, dass die Polizei Walter Wallace ermordet hat, der sich in einer psychischen Krise befand, und dass der Lehrer und Aktivist Anthony Smith von FBI-Agenten verhaftet wurde. Noch in der Woche vor seiner Verhaftung hatte das Philadelphia Magazine Anthony Smith wegen seiner gemeinnützigen Arbeit im Stadtteil, seiner Schule und seiner besonderen Befähigung zur Leitung von Gruppen gelobt. Und weit über die Stadt hinaus haben wir die Arbeit des Black Philadelphia Radical Collective der Organisation, der Anthony Smith angehört, verfolgt und viele von uns unterstützen leidenschaftlich ihre 13 Forderungen gegen Polizeigewalt und staatliche Repression. Wir wissen auch, dass der Stadtrat von Philadelphia kürzlich eine offizielle Bitte um Entschuldigung für den Brandbombenanschlag der Polizei auf ein Movehaus ausgesprochen hat. Bei dem Anschlag waren 1985 11 Mitglieder der Move-Organisation, darunter 5 Kinder, getötet und insgesamt 61 Häuser des Wohnviertels vollständig zerstört worden. Aus all diesen Gründen bin ich gebeten worden, jetzt kurz auf Mumias Fall im Kontext der langen Geschichte politischer Repression in diesem Land einzugehen und zu beschreiben, wie das Strafrecht in diesem Zusammenhang angewendet wird, um einen Vorwand für die Inhaftierung von Menschen zu schaffen, die sich entschieden haben, radikale Widerstandsstrategien gegen die rassistische staatliche Gewalt zu entwickeln. Mumia war ein relativ junges Mitglied einer Generation schwarzer radikaler Aktivisten und Intellektueller, die über den strukturellen und systemischen Charakter des Rassismus sprachen. Lange bevor die Kritik an den grundlegenden Institutionen unserer Gesellschaft allgemein forciert wurde. Wegen unserer radikalen Haltung nahm uns der Staat ins Visier und verteufelte zahllose schwarze Radikale. Einige von uns wurden wieder freigelassen, viele sind aber bereits seit Jahrzehnten hinter Gittern. Mumia geriet schon sehr früh ins Fadenkreuz der Polizei von Philadelphia und des FBI-Spionageprogramms COINTELPRO. Es begann mit seiner Mitgliedschaft in der Black Panther Party. Seine inzwischen offengelegte 700-seitige FBI-Akte zeigt, dass die Polizei von Philadelphia in Absprache mit dem FBI seit vielen Jahren versucht hatte, Mumia ein Verbrechen anzuhängen. Wie wir inzwischen wissen, wurde später mindestens ein Drittel der in seinem Fall verwickelten Polizisten beschuldigt, in zahlreichen Strafverfahren in Philadelphia systematisch Beweismaterial manipuliert zu haben. Nur wenige Leute wissen aber, dass die Ermittlungen im Todesfall von Daniel Faulkner, dem Polizisten, den Mumia getötet haben soll, nicht von der Mordkommission der Polizei von Philadelphia durchgeführt wurden, sondern von der Civil Defense Unit, einer lokalen Spezialeinheit des FBI, die für das vom ehemaligen FBI-Direktor Edgar Hoover entwickelte COINTELPRO zuständig war. And so finally, at a time when critiques of structural racism are gaining traction, and specifically its centrality to policing, we gather here to demand the release of Mumia Abu-Jamal and other political prisoners whose trials and sentences were irreparably influenced by their political beliefs and by their challenges to this very system. Thank you. Thank you, Angela Davis, for your remarks. Wir hörten Ausschnitte aus einer Rede von Angela Davis auf einer Pressekonferenz der Free Mumia-Bewegung in den USA vom 16. November 2020. Im Original erschien dieser ungekürzte Beitrag von Angela Davis auf prisonradio.org unter dem Titel Free Mumia. Und die deutsche und gekürzte Übersetzung von Jürgen Heiser erschien am 7. Dezember 2020 in der Tageszeitung Junge Welt. I see they've snatched the sun from all around you. Why you hardly seem to want what's yours. You hardly seem to care. If you love the sun, it's where you come from. Then you had better dare to seize the time. The time is now. Oh, seize the time. You know how. Tell me that the soul is real and your soul must survive. Yet I see they've taken liberties with your souls and your lives. Don't tell me that you lack concern for all that you must be. 'Cause I know you know you must not be turned, and I know that. The time is now. about liberty because you've been denied. Well, I think that you're mistaken, or then you must have lied. Cause you do not act like those who care. You've never even fought for the liberty that you claim to lack, or have you never fought? Gerade hörten wir Elaine Brown, Zeitgenossin von Angela Davis, ab Mitte der 70er Jahre auch Vorsitzende der Black Panther Party in den USA mit ihrem Song Seize the Time, The Time is Now. Genau das gilt für Mumia Abu-Jamal. Jetzt, wenn das neue Verfahren losgeht, ist endlich nach fast 40 Jahren Haft das Fenster offen, um diesen Journalisten zu befreien. Wir werden sicherlich in einer der nächsten Sendungen darauf wieder eingehen. Und statt Wetter und Verkehr hört ihr jetzt, wo ihr unseren Podcast hören könnt und wie ihr da den dann auch weiterleiten könnt. Unser Podcast befindet sich auf dem Weblog radioaktivberlin.nostate.net. Da findet ihr auch noch viel mehr Angaben, was wir sonst noch so machen, Social-Media-Kanäle oder die freien Radios in Deutschland, wo wir einige Beiträge auch veröffentlichen, die wir vielleicht hier in der Sendung gar nicht unterbekommen haben. Schaut es euch mal an, radioaktivberlin.nostate.net. So, mir bleibt jetzt eigentlich nur noch Tschüss zu sagen, das letzte Wort an Mumia Abu-Jamal zu übergeben, den seit 1981 gefangenen Radiojournalisten, den wir hoffentlich irgendwann bald mal hier in Freiheit begrüßen können. Dann kann er selber einen neuen Jingle einsprechen. Jetzt müssen wir einen alten von ihm hören, den er in den 90er Jahren im Todestrakt aufgenommen hat. Mein Name ist Markus, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschö. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. Yo, P-Shaw, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together, we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free them all, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. P-Shaw. Forget about old acquaintance. Instead, we honor flagrants. This night is so cliched. We mix stale traditions with random premonitions, a futile charade. Forget about justice. Forget about wars. Forget about future the government ignores. Fuck your resolution. Fuck your annual. Fuck your optimism. It just sounds so banal. It just sounds so banal. We're gonna make a New Year's revolution. A New Year's revolution. A New Year's revolution. A New Year's revolution. Next year is gonna be bad. The next one even worse. That's not called pessimism. It's just the truth that hurts. Let's all sing together. Songs about change. Songs of upheaval. Notes in my range. Can we motivate? Can we incite? Can we make a difference? With lyrics so, so trite. With lyrics so, so trite. We're gonna make a New Year.